Der Tanz ist eröffnet. Vorsichtig reicht man sich im Libanon die Hände, ganz im Zeichen des Ausgleichs nach einem harten Wahlkampf. Ein Neubeginn? Inshallah, sagen die Libanesen, aber daran glauben können sie nicht so recht. Die Parlamentswahl hat die pro-westliche Mehrheit um Sunnitenführer Saad Hariri bestätigt, aber die Machtbalance im Zedernstaat hat sie nicht verändert. Die Kabinettsbildung wird schwierig, denn das konfessionelle System macht eine Regierung im Konsens notwendig. Hariri, der alte Mehrheitsführer mit neuem Selbstbewusstsein, erklärte sich immerhin zu einem bedingungslosen Dialog mit der Opposition bereit. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bot ebenfalls Gespräche an. Freundlich wies er aber darauf hin, dass die pro-iranische Partei gemeinsam mit ihren Alliierten, der pro-syrischen Amal und den Anhängern von Christengeneral Michel Aoun, in absoluten Zahlen die Mehrheit aller Stimmen gewonnen habe. Das ist richtig, doch wegen des komplizierten Wahlrechts führt es nicht unbedingt zur Parlamentsmehrheit, die Nasrallah gleichzeitig anerkannte. Er wies aber auch darauf hin, dass 90% der Schiiten, die heute die größte Bevölkerungsgruppe im Libanon verkörpern, für Hisbollah und Amal gestimmt haben. Damit hätten sie ein populäres Mandat für den bewaffneten Widerstand gegen Israel erteilt, betonte Nasrallah milde lächelnd. Und deshalb stelle sich für die neue Regierung das umstrittene Thema Waffen der Hisbollah gar nicht, erläuterte sein Stellvertreter Naim Qasim, der gleichsam vor einer Monopolisierung der Macht warnte. Als habe er den Hinweis seiner muskulösen Gegner verstanden, räumte Hariri ein, man müsse der Opposition wohl Garantien in spezifischen Bereichen geben, um eine handlungsfähige Regierung zu schaffen. Im Klartext heißt das, wir thematisieren eure Waffen nicht und berücksichtigen eure Kerninteressen, dafür verzichtet ihr auf das bisher geforderte formale Vetorecht im Kabinett, das die Regierungsarbeit im vergangenen Jahr erschwerte. Das klingt, als hätte man aus der Vergangenheit gelernt und würde jetzt, jenseits von UNO-Resolutionen, die eine Entwaffnung der Hisbollah verlangen, ganz à la Libanaise einen Weg finden, der es allen erlaubt, das Gesicht zu wahren und das Boot nicht zum Kentern zu bringen. Denn der neue Premierminister in spe, Hariri, möchte seinen Wahlsieg auskosten und Hisbollah-Chef Nasrallah ist nicht unglücklich, an der Regierungsverantwortung vorbeizukommen. Nasrallahs Priorität ist und bleibt, dass die Schiitenmiliz nicht angetastet wird. Zwar melden sich im bunten Spektrum libanesischer Politiker mit kleinerem und größerem Ego schon Querulanten, die einen solchen Kompromiss nicht anerkennen mögen. Doch der Erfolg dieser Eröffnungsrochade der beiden einflussreichsten Politiker setzt vor allem eines voraus, dass die mächtigen ausländischen Mitspieler im Zedernstaat einem solchen Deal zustimmen. Im Augenblick sind Syrien und Saudi-Arabien um Ausgleich bemüht, der Iran ist erstmal mit sich selbst beschäftigt und US-Präsident Barack Obama versucht, einen umfassenden Friedensprozess in der Region in Gang zu bringen. Daran ist auch Syrien interessiert, unter der Bedingung, dass Israel die Golanhöhen zurückgibt. Ruhe und relative Stabilität im Libanon sind deshalb im Interesse all dieser Protagonisten. Doch das kann sich schnell ändern. Wenn die israelische Regierung zum Beispiel ihre harte Linie mit Blick auf die Siedlungen, eine Zwei-Staaten-Lösung mit Palästina sowie die Golanhöhen fortsetzt, dann könnten Damaskus und Teheran wieder Druck über die mit ihnen verbündete Hisbollah ausüben. Auch könnte Israel erneut mit Nachdruck eine Entwaffnung der Hisbollah auf den Tisch bringen. Kleine Bewegungen im regionalen Gefüge werden direkte Konsequenzen für die Stabilität im Libanon haben, denn dieses Land ist ein Mikrokosmos, der wie kein anderer die Auseinandersetzungen in der Region widerspiegelt. Wer sich also Illusionen darüber macht, dass die pro-westliche Parlamentsmehrheit den Libanon als stabilen Faktor im amerikanischen Orbit verankert, der hat sich geirrt. Wer darüber hinaus glaubt, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, der Hisbollah die Waffen abzunehmen, der sollte sich auf böse Überraschungen gefasst machen. Der libanesische Pas de Deux könnte sich sehr schnell wieder in einen Danse macabre verwandeln, sollten die regionalen Vorzeichen sich ändern.